Samuel chapter 2. 1. Samuel 2. This is our third message in 1 Samuel. Das ist unsere dritte Botschaft im 1. Samuel. And let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. And the insight that we can have und die Einsicht, die wir davon bekommen for können our lives für unser Leben. As we walk with you. Während wir mit dir gehen. Speak to us tonight. Sprich zu uns heute. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, tonight we start with verse 11. Heute beginnen wir mit dem Vers 11, zweites Kapitel. Then Elkanah went to his home at Ramah, but the boy, that's Samuel, ministered to the Lord before Eli the priest. Und Elkanah ging nach Ramah in sein Haus, und der Junge, Samuel, aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. Now the sons of Eli were worthless men. Die Söhne Elis waren aber ruchlose Männer. They did not know the Lord. Und sie kannten den Herrn nicht. Can you turn him up? Okay. The sons of Eli were worthless men. Die Söhne Elis aber waren ruchlose Männer. That means they were evil. Das heißt, sie waren böse. The Hebrew word is Belial. Das hebräische Wort ist Belial. And it came to mean Satan. Und das kam dann für die Bedeutung Satan. These were lawless, they were lawless men. Sie waren ruchlose Leute. They were priests. Sie waren Priester. Though they appeared to be religious, they did not know the Lord. Obwohl sie religiös erschienen, kannten sie den Herrn nicht. And what they would do is they would manipulate the people who came to worship. Und sie würden die Leute, die zum Anbeten kommen, würden manipulieren. And they would steal the offering to the Lord from them. Und sie würden ihnen das Schlachtopfer wegnehmen. They were lawless. Sie waren ruchlose Männer. Though they were priests. Obwohl sie Priester waren. And when people came to sacrifice to the Lord, und wenn die Leute kamen, um den Herrn zu opfern, they would take the meat before it was sacrificed. Würden sie das Fleisch nehmen, bevor es noch geopfert wurde? Because as it was sacrificed, the best part would burn. Weil während es geopfert wurde, würde das Beste verbrennen. The tasty fat around the beef. Das schmackhafte Fett um das Fleisch herum. And they would tell the people, don't sacrifice it, just give it to us now. Und sie würden sagen, das opfert nicht, sondern gebt uns das jetzt. And in verse 16, und in Vers 16, at the end, let's just read the verse. Lesen wir den Vers. If the man said to him, they must surely burn the fat first and then take as much as you desire, then he would say, wenn dann der Mann zu ihm sagte, lass uns zuerst das Fett als Rauch aufsteigen, dann nimm dir das, wie es deine Seele begehrt, so antwortete er, no, but you shall give it to me now, and if not, I will take it by force. Sondern jetzt sollst du es mir geben, und wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. So we see two things right away. Also wir sehen hier zwei Dinge. We see lawlessness and legalism. Wir sehen Legalismus und Gesetzlosigkeit. They are two sides of the same coin. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Lawlessness, Gesetzlosigkeit, if you internalize it, wenn du es internalisierst, becomes legalism. Wird Legalismus, Gesetzlichkeit. You can't be legalistic without being lawless. Man kann nicht gesetzlich sein, ohne auch gleichzeitig gesetzlos zu sein. In some area you are totally lawless. In manchen Bereichen bist du völlig gesetzlos. And lawless people are also legalistic in some way. Und gesetzlose Leute sind auch gesetzlos in manchen Bereichen. Because the two cannot be separated. Weil diese beiden kann man nicht trennen. And look at verse 17. Vers 17. Thus the sin of the young men was very great before the Lord. Und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn. For the men despised the offering of the Lord. Denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Despised the offering of God. Sie verachteten die Opfergabe des Herrn. The same thing happens today. Dasselbe passiert auch heute. People despise the blood of Christ. Leute verachten das Blut Christi. In the way that they treat other people. In der Art und Weise, wie sie mit anderen umgehen. Legalism is despising the offering of the Lord. Gesetzlichkeit verachtet die Opfergabe Gottes. Hebrews chapter 10 verse 26. Hebräer 10, 26. Trampling the blood of Christ under your feet. Die das Blut Christi unter den Füßen zertreten. And despising the spirit of grace. Und den Geist der Gnade verachten. The spirit of grace means. Der Geist der Gnade heißt. That my attitude is to catch someone doing something right. Das heißt, meine Einstellung ist, ich beobachte beobachte jemanden, der etwas richtig tut. The spirit of the law is to catch someone doing something wrong. Der Geist des Gesetzes heißt, dass ich jemanden erwische, wenn er etwas Böses tut. Now let's read on. Lass uns weiterlesen. Verse 18. Now Samuel was ministering before the Lord as a boy, wearing a linen ephod. Und Samuel diente vor dem Herrn, ein junger Mann, umgürtet mit einem leinenen Ephod. Now we're going to skip this part because we don't have time tonight. We'll come back maybe next week. Wir werden das überspringen und dann später darauf zurückkommen. About the little boy Samuel. Über den kleinen jungen Samuel. Let's skip to verse 22. Vers 22. Now Eli was very old. Und Eli war sehr alt geworden. And he heard all that his sons were doing. Und er hörte alles, was seine Söhne in ganz Israel taten. To all Israel and how they lay with the women who served at the doorway of the tent of the meeting. Und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. And he said to them. Und er sprach zu ihnen. Why do you do such things? Warum tut ihr dergleichen Dinge? The evil things that I hear from all these people. Denn ich höre eure bösen Taten von dem ganzen Volk. Know, my sons, for the report is not good which I hear the Lord's people circulating. Nicht doch, meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, von dem ich des Volk Herrn reden höre. If one man sins against another, God will mediate for him. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn. But if a man sins against the Lord, aber wenn jemand gegen den Herrn sündigt, who can intercede for him? Wer kann dann für ihn eintreten? But they would not listen to the voice of their father. Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters. For the Lord desired to put them to death. Denn der Herr war entschlossen, sie zu töten. Their sin was so public. Ihre Sünde war so öffentlich. Their sin was so grieving. Und so betrüblich. That God wanted them to suffer the consequences. Dass Gott wollte, dass sie die Konsequenzen tragen. So that their sin would not be taken lightly in the eyes of Israel. Dass ihre Sünde nicht für leicht genommen wird im Volk Israel. God wanted to put them to death. Gott wollte sie zum Tod bringen. Their sin was very great. Und ihre Sünde war sehr groß vor ihm. They despised the offering of the Lord. Und sie verachteten das Opfer des Herrn. Now let's go to verse 26. Now look at verse 26. Vers 26. As a contrast. Als Kontrast. Now the boy Samuel was growing in stature and in favor both with the Lord and with men. Der junge Samuel aber nahm zu, immer mehr an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Keep that in mind. Und das muss man sich erinnern. Verse 27. Vers 27. Then a man of God came to Eli and said. Und es kam ein Mann Gottes zu Eli und sagte. Thus says the Lord. So spricht der Herr. Did I not indeed reveal myself to the house of your father when they were in Egypt in bondage to Pharaoh's house? Habe ich mich nicht im Hause Gottes deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie in Ägypten im Hause des Pharao waren? Did I not choose them from all the tribes of Israel to be my priests? Und ich habe ihn aus allen Stämmen Israels als mir zum Priester gewählt. To go up to my altar? Um auf meinem Altar zu opfern, to burn incense, um Räucherwerk aufsteigen zu lassen, to carry an ephod before me, and did I not give to the house of your father all the fire offerings of the sons of Israel? Um das Ephod zu mir zu tragen, und gab ich nicht dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Söhne Israel? Now watch this verse. Und jetzt kommt dieser Vers. Why do you kick at my sacrifice? Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer? Wow. That's Hebrews 10:26. Das ist genauso Hebräer 10:26. Why? Warum? Do you trample under your feet my offering? Trittst du mein Schlachtopfer mit Füßen? And at my offering. Und mein Opfer. Which I have commanded in my dwelling. Die ich für meine Wohnung geboten habe. And honor your sons above me. Und du ehrst deine Söhne mehr als mich. By making yourselves fat with the choicest of every offering of my people Israel. Dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel. Therefore the Lord God of Israel declares. Darum spricht der Herr. I did indeed say that your house and the house of your father should walk before me forever. Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters soll ewig vor mir einhergehen. But now the Lord declares. Aber nun spricht der Herr. Far be it from me. Das sei fern von mir. For those who honor me, I will honor. Denn die mich ehren, die werde auch ich ehren. And those who despise me will be lightly esteemed. Und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Now, let's look back at verse 29. Lass uns noch mal Vers 29 anschauen. You despise the sacrifice. Du verachtest das Opfer. You honor your sons above me. Und du ehrst deine Söhne über mir. Now, first thing is the devil wants us to not give honor to our children. Erstens will der Teufel, dass wir unseren Kindern nicht die Ehre geben. The problem here is that he honors the kids above God. Hier ist das Problem, dass die Eltern die Kinder ehren über Gott. This is one of Satan's strategies. Das ist ebenso eine Strategie Satans. Let's remove honor from the church in the name of God. Ehre von der Gemeinde entfernen im Namen Gottes. I honor God, so I honor no people. Ich ehre Gott und somit muss ich keinen anderen Menschen Ehre geben. Certain Christians say. Das würden manche Christen sagen. They're not friendly, they're not kind. Sie sind nicht freundlich und nicht lieblich. They're proud. Sie sind stolz. And they're walking around as though they honor God. Und sie gehen herum, als ob sie Gott ehren. Honoring the brethren. Die Brüder ehren. I would say three ways we can honor each other tonight. In drei Arten können wir einander ehren. Over 90% of the time we honor one another. Über 90% der Zeit ehren wir einander. By catching someone doing something right. Indem wir etwas erwähnen, was jemand richtig gemacht hat. And encouraging them in it. Und sie darin ermutigen. Thank you for coming to service tonight. Danke, dass du heute in den Gottesdienst gekommen bist. It's nice to see your face. Es ist schön, dein Gesicht zu sehen. Oh gosh, is that your new study Bible? Ah, ist das deine neue Bibel? Hey, is that a notebook? Ist das ein Notizbuch? Did I see a teenager taking notes in service? Habe ich hier einen Jugendlichen gesehen, der Notizen nimmt im Gottesdienst? I am so, you are amazing. I am so proud of you. Unglaublich, so stolz bin ich auf dich. Catching people doing things right. Is the essence of grace. Leute ermutigen in dem, was sie richtig tun, das ist die Essenz der Gnade. And this is the essence of honoring one another. Und das ist auch die Essenz oder die Grundlage der Ehre. Honor your sons. Deine Söhne zu ehren. Catch them doing things right. Und sie ermutigen in dem, was sie richtig tun. Build them up in it. Und sie darin aufbauen. And you wonder why his sons were like this. Und du fragst dich, warum seine Söhne so sind. I mean, you can't control your kids. Du kannst deine Kinder ja nicht kontrollieren. You know, the worst kids have come out of the best families. Die schlimmsten Kinder sind oft aus den besten Familien. And the best kids have come out of the worst families. Und die besten Kinder oft aus den schlechtesten Familien. It's a mystery. Es ist für mich ein Geheimnis. But if your kid is the worst, aber wenn dein Kind das Schlimmste ist, and you apply grace to him, und du wendest die Gnade ihm in gegenüber the few an, things that he does right, in den paar Dingen, die er richtig macht, he won't be as bad. Wird er nicht so schlecht sein. And the good kid, und der gute Junge, would be far better, wird noch viel besser sein, if he received grace. Wenn er diese Gnade empfängt. Catching people doing things right. Wenn man Leute aufbaut in dem, was sie richtig tun. We honor one another by encouraging one another. Wir ehren einander, indem wir einander ermutigen. Because to honor someone means that I see value in them. Weil jemanden zu ehren heißt, dass ich ihm Wert beimesse. So, it says that Samuel grew in favor before the Lord and before men. Also es heißt, dass Samuel wuchs in der Ehre und in der Ehre vor Gott und den Menschen. People liked him. Leute mochten ihn. The Lord Jesus grew. Der Herr Jesus wuchs before God and before men. Vor Gott und vor den Menschen. In Luke chapter 2. In Lukas 2. People were pleased with him. Und Leute hatten Freude an ihm. But it says God was pleased with him. Aber es steht auch, dass Gott Freude an ihm the hatte. The church in Acts chapter 2. Die Kirche in Apostelgeschichte 2. It grew in favor before God and before men. Wuchs in Gunst vor den Menschen und vor Gott. We need to honor people. Wir müssen Leute ehren. We need to honor all people. Wir müssen sie alle ehren. I need to see every single person that walks down the street as my brother in Adam. Ich muss jeden Menschen auf der Straße, den ich sehe, als einen Bruder in Adam sehen. My brother in Noah. Meinen Bruder in Noah. This is my brother. Das ist mein Bruder. We came from the same womb. Wir kommen aus demselben Gebärmutter. This person can get saved. Diese Person kann gerettet sein. I see value. Und ich sehe den Wert. And I will honor them. Und ich werde sie ehren. I will find something that they're doing right and honor it. Und ich werde etwas finden, das sie richtig tun, und das werde ich ehren. So when we witness to people, also wenn wir Leute Zeugnis geben, we're not correcting them, dann korrigieren wir sie nicht. Rebuking them, wir fahren ihnen nicht ins Gesicht. Well, it's funny you talk to me about God tonight. Es ist interessant, dass du heute über Gott zu mir sprichst. Because yesterday I was praying. Weil gestern habe ich gebetet. To who? Ja, zu wem hast du gebetet? Why don't you just praise him for praying? Warum preist du nicht dafür, dass er gebetet hat? This is honor. Das ist Ehre. It's wonderful that you were praying. Ja, es ist wunderbar, dass du gebetet hast. Amazing praying. Wunderbar. But the legalistic person, aber der legalistische würde sagen, will look for the wrong. Wird Ausschau halten nach dem Schlechten, was du tust. I remember we were preaching on the street. Ich erinnere mich, wir haben einmal auf der Straße gepredigt. And we were just radiating life. Und wir haben das Leben ausgestrahlt. And preaching the gospel. Und das Evangelium gepredigt. And two Christians from some free church. Und zwei Christen von einer anderen Freikirche kamen. They were standing there. Die standen da, with their hands folded, mit ihren Händen verschränkt, brothers in Christ, Brüder in Christus, with these faces, mit Gesichtern, that were so death radiating, die Tod ausstrahlten. They listened the whole time, die ganze Zeit hörten sie zu, to find one thing that they could disagree with. Um eine Sache zu finden, mit der sie nicht übereinstimmten. And when they found one little thing, und als sie nur eine Sache fanden, that they didn't think was exactly according to what they think, das nicht ganz in ihr theologisches Konzept passte, do you know what they said? Haben sie gesagt, this is not from God. Das ist nicht von Gott. The whole thing. They threw the whole thing in the garbage can. Die haben alles in den Mülleimer geworfen. And they dishonored the work of God. Und sie haben die Arbeit Gottes entehrt. All the seeds that were sown that night. Und alle Samen, die gesät wurden heute Abend. And this is a very great sin. Und das ist vor Gott eine große Sünde. Those two who stood there, die zwei, die da standen, in the name of God, im Namen Gottes, like two priests, wie zwei Priester, they despised the offering of the Lord. Haben das Schlachtopfer Gottes verachtet. They despise the fact that God uses sinners by grace. Die verachten die Tatsache, dass Gott Sünder benutzt in seiner Gnade. And they looked for the fault. Und sie suchten den Fehler. Instead of encouraging the 99.9%, anstatt die 99.9%, die gut war, zu ermutigen. They looked for the 0.1%. Die schauten nach dem 0.1%. They were searching for it. Sie suchten danach. And this is the spirit that despises grace. Und das ist der Geist, der die Gnade verachtet. We honor people. Wir ehren Leute. Number one. Erstens. The devil doesn't want us to honor people. Der Teufel will nicht, dass wir Leute ehren. Because he doesn't want us to encourage them. Weil er auch nicht will, dass wir sie ermutigen. So let's say this again. Also lass uns das noch einmal klar ansprechen. The greatest way you can honor someone is to encourage them. Die großartigste Weise, jemanden zu ehren, in what they are doing right. Ihn zu ermutigen in dem, was er richtig tut. Well, I can't find anything they're doing right. Ja, ich finde ja nichts an ihm. Well, do they breathe? Ja, atmen sie? Yeah. Ja. Well, they're doing that right. Ja, das machen sie zumindest richtig. I mean, can they walk? Können sie gehen? Well, yeah. Na, well, ja. Encourage, find something. Irgendetwas finden. Find something to encourage them. Irgendetwas, wo man sie ermutigen kann. Just say, God, are you? I love the way you breathe. I mean. Die Art, wie du atmest, macht mich atemlos. Effortless. Es ist so kraftlos. Like atmest du immer so? Yeah, I do, actually. Eigentlich schon, ja. I can't even tell you're breathing. Ich kann es nicht mal sehen. Wie machst du das? Come on, are you really breathing? Atmest du wirklich? I mean, find something. irgendetwas, suche nach to etwas. Encourage. Etwas, das du ermutigen kannst. Number two, we also correct. Zweitens, wir korrigieren. Right? But our correction is, I think, somewhere, it's definitely under 10% of the time. Aber ich glaube, die Korrektur oder das, was wir korrigieren, ist weniger als 10% unserer Mitteilung. I'm correcting the ignorant. Ich korrigiere die Unwissenden. When I see them hurting themselves or someone else. Wenn ich sehe, dass sie sich selbst oder anderen wehtun. But I correct them in the atmosphere of encouragement. Aber ich korrigiere sie in einer Atmosphäre der Ermutigung. And then I think about 1 or 2% of the time. Und dann denke ich vielleicht über 1 oder 2% der Zeit. If not less than 1%. Wenn nicht weniger als 1%. We rebuke somebody. Werden wir jemanden zurechtweisen. We rebuke the arrogant. Wir werden die Arroganten zurechtweisen. Someone who is willfully and joyfully hurting someone else. Jemand, der willentlich und mit Freude jemandem anderen wehtut. And that was these two sons. Und das sind diese beiden Söhne. These two sons were evil. Diese zwei Söhne Elis waren böse. We only rebuke evil. Und wir we rebuke only evil. Wir zurechtweisen nur die Bösen. We don't rebuke sin. Wir zurechtweisen nicht die Sünde. We correct it. Wir korrigieren. And most of the time by encouraging people to do what's right. Und das meiste Zeit eben ihn zu ermutigen, das Richtige zu tun. Encourage them in what's right and they'll stop doing what's wrong. Ermutige sie in dem, was richtig ist, und sie werden mit dem Falschen aufhören. If they're doing what's right in the wrong way, then correct them. Wenn sie das, was richtig ist, in der falschen Art und Weise tun, dann korrigiere sie. And if they enjoy destroying what is good, und wenn sie Freude daran haben, zu zerstören, stören, was gut ist, then honor them by rebuking them. Dann ehre sie, indem du sie zurechtweist. Now, that's point number one. Number two. Das ist war eins. Und zweitens. After we honor people, nachdem wir Leute ehren, we don't honor people above the Lord. Werden wir die Leute nicht ehren über den Herrn. Matthäus 10:37. If you love your father, mother, sister, brother more than me, wenn du den Vater, Mutter, Bruder, Schwester mehr als mich liebst, you're not worthy of me. Dann bist du meiner nicht würdig. We don't honor people above God. Wir ehren Leute nicht über Gott. We don't make them into idols. Wir machen sie nicht zu Götzen. We honor God. Wir ehren Gott. When I was 19 years old. Als ich 19 Jahre alt war. 1978. I was going to Bible college. Ging ich in die Bibelschule. And my mother said to me in April. Und meine Mutter sagte mir im April. She said, Robert. Sagte Robert. If you go to Bible school. Wenn du in die Bibelschule gehst. Don't ever come home. Dann brauchst du gar nicht mehr zu Hause aufkreuzen. She wasn't saved yet. Sie war noch nicht bekehrt. She was about to get saved. Sie war gerade dran. If you go to Bible college, don't ever come back. Wenn du in die Bibelschule gehst, dann brauchst du nicht mehr aufkreuzen. Okay, Mom. Ja. And she would ask me like periodically. Und sie würde mich das periodisch wieder fragen. Are you going to Bible college? Gehst du wirklich in die Bibelschule? I said, Mom, if I go to Bible college, I will tell you. Wenn Mama, wenn ich in die Bibelschule gehe, dann sage ich es dir. Okay, you don't go to Bible college. Du gehst nicht in die Bibelschule. I said, Mom, I'll do the right thing. Mama, bitte vertrau mir, ich mach das Richtige. Right. It's one day before Bible college. Einen Tag vor der Bibelschule beginnt. Sunday. Sonntag. Or 2 days. I'm taking my work boots off. 2 Tage. Ich, in the kitchen. Ich in der Küche nehme ich meine Arbeitsschuhe runter. And they're dirty and they're just work boots. Und das sind Arbeitsstiefel. And she's cooking chicken. Und sie kocht das Hühnchen. And I had prayed. Und ich bete. And I said, Lord, bless this conversation. Und ich betete und sage, Herr, segne diese Unterhaltung. I said, Ma. Mama. She said, yeah. Ja. She's cooking in the pan. Sie kocht das Hühnchen. You know, this nice breaded chicken in the frying pan. Man riecht das Brathändel. And I'm sitting there. Und ich sitze da. Pulling my first boot off. Und ich ziehe meinen ersten Arbeitsstiefel aus. I said, "Hey, Mom." Und ich sage, Mama. Ja. Tomorrow I'm leaving for Bible college. Morgen fahre ich weg in die Bibelschule. She said, "That's nice." Ja, großartig. She said, "Just make sure you're right." Mach nur sicher, dass du recht hast. And she just walked out of the room. Und sie geht. That you write, you write letters. Schreiben. Yeah, that you write. Ja, ja, I'm sorry. Schau nur dann nach, dass du mir schreibst regelmäßig. Right. Start again. Mom, tomorrow I'm going to Bible college. Mama, morgen fahre ich in die Bibelschule. That's nice. Das ist großartig. Just make sure you write. Mach nur sicher, dass du regelmäßig schreibst. And she walked out of the room. Und sie ging und verließ die Küche. I thought that was great. Ich habe mir gedacht, großartig. And she got saved after that. Und danach ist sie noch bekehrt worden. Now she lives near the Bible school. Jetzt lebt sie sogar in der Nähe von der Bibelschule. She sold her house and she moved. Sie hat ihr Haus verkauft und ist gleich in die Nähe von der Bibelschule gezogen. 15 years later. 15 Jahre später. Like we don't honor people above God. Wir ehren Leute nicht über Gott. He should have rebuked his sons here. Er hätte seine Söhne zurechtweisen sollen. And he will lose everything because he did not. Und er wird alles verlieren, weil er es nicht getan hat. But rebuking is a very small part of what we do. Aber jemanden zurechtweisen ist ein winziger Teil unserer Arbeit. Number one, he should have first honored his sons by encouraging them in what is right. Zuerst hätte er seine Söhne darin ermutigen sollen, in dem, was sie richtig tun. And as they were trying to do what is right, und während sie versuchen, das richtig zu tun, then you correct them to help them. Dann korrigierst du sie am Weg, ihnen zu helfen. But today in so many churches, aber heute in so vielen Gemeinden, it's almost like rebuke is the main thing. Ist es fast so, als ob die Zurechtweisung die Hauptbedeutung der and Kommunikation then ist. Correction is the second main thing. Und die Korrektur das zweitwichtigste. And then if there's anything that's still alive, und wenn da noch übrig bleibt, then you encourage it. Dann ermutigst du es. If anything can survive, wenn etwas diesen Prozess überlebt, the wrath of God, den Zorn Gottes, then we will encourage it. Dann werden wir es ermutigen. Well, we just want to encourage you. Wir wollen euch ermutigen. Now that we have destroyed you, jetzt wo wir euch kaputt gemacht haben, right? Looking for the fault. Den Fehler zu suchen is the best way you can dishonor somebody. Ist die beste Art und Weise, jemanden zu entehren. It's a very great sin. Und das ist eine sehr große Sünde. It's despising the offering of God. Es ist die Gabe Gottes zu verachten. To look for the fault, um den Fehler zu suchen, is to despise the blood of Christ, ist das Blut Christi zu verachten, to dishonor people, Leute zu entehren, and it says they were making themselves fat, und sie haben sich selbst fett gemacht, they were making themselves fat, die haben sich fett gemacht, in a time where there was no sugar in the food, in einer Zeit, wo es keinen Zucker im Essen gab. No, I mean, you know, you don't buy bread with loaded with sugar. Du kaufst dort nicht Brot, das mit Zucker. There's no McDonald's, there's no Krapfen, all this stuff. Keine Krapfen, kein McDonald's. There's just honey and vegetables and meat and milk. Gemüse, Milch und cheese. Käse, no Fleisch. Reason for anybody to be like this. Kein Grund, dass jemand fett wird. And these guys, und diese Burschen, these guys are taking the best. Die nehmen das Beste. They see the people coming in with the steaks. Die sehen, wie die Leute kommen mit den Fleischstücken, um das vor Gott zu opfern. And they take it before the fat can be burned away. Und sie nehmen es, bevor das Fett weggebrannt werden what kann. What could this speak of? Wovon kann das sprechen? Like, what is the choicest thing that we can offer to God? Was ist das Wertvollste, das wir Gott opfern können? That the legalistic person steals from God. Dass die legalistische Person von uns wegstiehlt. What is the thing? Was ist das Wertvollste? That would get God so angry. Dass eben Gott auch dann verärgert. That belongs to him. Das ihm gehört. But someone else is consuming on themselves. Aber jemand anders benutzt das für sich selbst. It's in Ephesians 1:6. Das ist in Epheser 1:6. To the praise, zur Preis, to the praise of the glory of his grace. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. The praise that belongs to God for his grace. Der Preis der Danksagung, die Gott gehört für seine Gnade. Father, we praise you. Thank you. Wir geben Dank für deine Gnade. Thank you for this life. Danke für dieses Leben. The legalistic person steals that from God. Der Legalistische, der stiehlt das von Gott. A legalistic person is getting people to focus on his goodness. Und eine legalistische Person wird Leute darauf fokussieren, auf seine eigene Gutheit oder Güte. There's no transparency. Es gibt keine Transparenz. There's no, hey, you know what, you can make it. Es gibt keine Ermutigung, du kannst es schaffen, du machst es. I'm just making it by grace. Ich schaffe es durch die Gnade. God is using me despite myself. Gott benutzt mich trotz meiner mir selbst. I want to encourage you, focus on the Lord. Ich will dich ermutigen, fokussiere auf den Herrn. Go forward, you'll make it. Geh vorwärts, du schaffst es. I was encouraged. I'm making it by his grace. Ich wurde ermutigt und ich schaffe es durch seine Gnade. Come on, keep going. Du schaffst es, geh weiter. Wir schaffen das. Encouragement. Ermutigung. But the person who's legalistic, aber die Person, die legalistisch who despises the offering of the Lord, die das Opfer des Herrn verachtet, who is evil in the sight of God, die böse ist in der Sicht Gottes, is the person who steals praise, ist die Person, die Danksagung stiehlt, by presenting themselves as a product of their own work. Indem sie sich selbst präsentieren als das Produkt ihrer eigenen Schöpfung. You should be like me. Du solltest so sein wie ich. We don't do those things as Christians, do we? Wir tun solche Sachen nicht als Christen, oder? How could you do that? Wie im Himmelsnamen kannst du sowas I anstellen? I cannot understand. Ich kann das nicht verstehen. How a human being could do that. Wie ein menschliches Wesen so etwas tun kann. So surprised? So überrascht? Are you so without a sin nature that you don't understand how people can sin? Bist du so ohne Sündennatur, dass du nicht verstehst, wie andere sündigen können? And we elevate ourselves. Und wir erheben uns. To this place where people look at us. Wo Leute uns anschauen. And they actually think, well, he doesn't have a sin nature. Dass Leute vermuten, wir haben keine Sündennatur. Praise you. Oh, Herrlichkeit sei dir. I want to be like you. Oh, so wie du will ich sein. Like your flesh. Wie dein Fleisch. And then this person, und dann diese Person begins to try to work to be like them. Wird versuchen, so zu sein wie du oder because wie sie. That's what they radiate. Weil das ist das, was sie ausstrahlen. And they steal the choices from God. Und sie stehlen das Wertvollste vor Gott. And in John chapter 12, und in Johannes 12, verse 43, Vers 43, they loved the praises of men. Sie liebten die Preisungen der Menschen more mehr than the praises of God. Als die Danksagung oder die Wertschätzung Gottes. They stole the choicest. Und damit haben sie das Wertvollste gestohlen. And consumed it on themselves. Und es sich für sich selbst benutzt. When I don't see, wenn ich nicht darauf aus bin, jemanden im Gutes tun erwischen und ihn damit ermutige, wenn ich jemand bin, der ständig nur Flecken sieht, wenn ich herumsuche nach dem Fehler, are despising grace, dann missachtest du die Gnade. And you are a legalist, bist du ein Legalist. And you are stealing the praises of God. Und du stiehlst die Wertschätzung Gottes. By trying to get people to think that you are so holy. Indem du versuchst, Leute zu täuschen, indem du glaubst, dass du so heilig bist. I'm sorry. You go to the bathroom like everybody else. Also es tut mir leid, du gehst aufs Klo so wie alle anderen auch. And your bathroom has toilet paper like everybody else. Und auch dein Klo hat Toilettenpapier auch so wie meins. I'm sorry. Tut mir sehr leid. And you are a sinner just like everybody else. Und du bist ein Sünder so wie alle anderen auch. Except for one thing. Außer einer Tatsache. You are a very great sinner in the eyes of God. Du bist ein großartiger Sünder in den Augen Gottes. To the point where God is so displeased. Zu dem Ausmaß, dass Gott so einen Missfallen findet. That God ordained it. Dass Gott es eingefädelt hat. That these two would die. Dass diese beiden sterben. And they died. Und sie sind gestorben. On the same day. Am selben Tag noch. Wow. But why do I want to be like that? Warum würde ich so sein wollen? Why do I want to see the one thing someone does? Warum will ich das Schlechte sehen, das eine Schlechte, das jemand tut? Why would I not want to encourage somebody? Warum wollte ich jemanden nicht ermutigen? Why would I not want to avoid the thing? Warum wollte ich nicht aus dem Weg gehen? That would discourage them. Oder dem keine Bedeutung zumessen, was ihn zerstört. And encourage them in the way. und ihm ermutigen in seinem Weg. And while they're in the way, und während sie im Weg sind, then help them, ihnen weiterzuhelfen. By correcting them in the way, und sie zu korrigieren im Weg. As they're encouraged. Während sie ermutigt werden. Amen. Amen. So this is the gospel of grace. Das ist die gute Nachricht der Gnade. And it's wonderful news. Und das ist großartige Neuigkeit. Amen. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke heute Abend. This is unbelievable. Das ist unglaublich. Almost. Fast unglaublich. But nevertheless, it's true. Aber doch wahr. That we live by grace. Dass wir in der Gnade leben. Through faith. Im Glauben. Honoring one another. Einander ehren. And encouraging one another. Und einander ermutigen. And giving you all the praise and glory. Und dir alle Herrlichkeit und Danksagung geben. We thank you for your forgiveness. Wir danken dir für deine Vergebung. That cleanses us from day to day. Die uns reinigt von Tag zu Tag. That causes us to be honest before you. Die uns veranlasst, ehrlich vor dir zu sein. Thank you for this time. Wir danken dir für diese Zeit heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.